Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il besuchten die kubanischen Persönlichkeiten am 6. Dezember die DVRK-Botschaft in Kuba. Der stellvertretende Vorsitzende des Staatsrates und Vorsitzende des Generaldivisionskomitees, Mitglied des Setka der KP Kubas, der internationale Sekretär des Setka der KP Kubas und der Vizeaußenminister Kubas legten am Bild, auf dem Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, einen großen Blumenkorb im Namen des Volkes, der KP und der Regierung Kubas nieder und bezeigten ihre Hochachtung.